werden gebeten, auf die Straßenverhältnisse Rücksicht zu nehmen. Es ist jetzt am heutigen Donnerstag, den 17. Februar, 18.04 Uhr. Hier ist Antenne Mecklenburg-Vorpommern, der Sender für den... Schönen Dank. Grünens Straßen sind auch ohne gefrierende Nässe die gefährlichsten der Welt. Scheiße! Schneeregen. Kriminalhörspiel von Werner Buß. Na, guten Morgen, Herr Hauptkommissar. Zweimal geblitzt, mein Lieber. Einmal auf dem Rügendamm von wegen zu schnell und dann nochmal bei Rot in Samtens. Schließlich musste es so kommen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Halt die Fresse. Martin? Ja. Ist dem im anderen Auto was passiert? Das kann man wohl sagen. Sag jetzt nicht tot. Toter geht's nicht. Mir ist nicht nach Witzen. Über Tote mache ich keine Witze. Mir ist doch nichts weiter passiert, als dass ich kurz mal weggetreten bin. Der Arzt hat gesagt, dass der Gurt mir Luftröhre und Schlagader abgedrückt hat. Kurzzeitige Strangulierung sozusagen. Aber der da? Wie kann denn heutzutage bei so einem kleinen Aufprall einer draufgehen? Tja, der war nicht angeschnallt. Siehst du? Sowas kommt von sowas. Daran bin ich ja nicht schuld. Ich habe nur die Kurve ein wenig unterschätzt. Du, ich sag doch schon ewig und einen Tag, dass du ein miserabler Autofahrer bist, Ole. Da kannst du auch gar nichts für. Das liegt einfach an deinen vorpommerschen Genen, weißt du? Witze auf meine Kosten macht grundsätzlich nur ich. Kommen Sie, ziehen Sie sich an, Herr Hauptkommissar. Die Abteilung ist unterbeschäftigt und überbesetzt. Der Geist Hartz IV schwebt über dem Wasser. Konntest du sehen, wer den anderen Wagen gefahren hat? Bei dem Wetter, ich habe nur Scheinwerfer gesehen. So eine verdammte Scheiße aber auch. Das kannst du laut sagen. Weißt du noch, wann es passiert ist? Warte mal, es kam gerade Nachrichten. Es muss gegen 6 gewesen sein, kurz nach 6. Das kann hinhauen. Um 17:45 hat man dich gefunden. Uns gefunden? Tja, das ist ja das Problem. In dem anderen Auto war zuerst mal keiner. Ich denke, er ist tot. Ja, ja, der. Der ist tot. Er lag allerdings im Kofferraum. Meldet auf einen Franz Jörlich, 41 Jahre alt, wohnhaft in Fitte auf Hiddensee. Der lag im Kofferraum. Und er war sehr tot. Er ist im Anschein schon über 24 Stunden. Gibt keine Anzeichen äußerer Gewalt, sagt der Notarzt aus Bergen. Naja, wir werden sehen, was der Gerichtsmediziner meint. Ich habe schon den Inselsheriff angerufen und ihm gesagt, soll Jörlichs Frau noch nichts sagen. Wir sagen es ihm. Woher weißt du, dass es dieser Jörlich war, der in dem Kofferraum lag? Mit seinem Mann. Vorbildlicher Toter. Hatte seine Papiere am Mann. Siehst du? Es war eine Kurve. Kein Wunder. Man lernt in der Fahrschule, wie man in Kurven fährt. Ich habe meine Fahrschule im Osten gemacht. Da gab es weder Bananen noch Kurven. Habt ihr irgendwelche Spuren gefunden? Wirklich ein Scheißwetter! Wie, du meinst von dem Fahrer? Oder von der Fahrerin? Massenweise Fingerabdrücke, aber keine relevanten Fußspuren. Die Jungs haben natürlich nicht an Absperrung oder sowas gedacht, obwohl der andere Fahrer absent war. Außerdem standen jede Menge Glotzer rum. Und der Regen hat ja bis jetzt nicht aufgehört. Eine Fahrerflucht zu Fuß. Doch kein Wunder. Bei dem Sperrmüll im Kofferraum. Sie haben es heute früh noch mal mit Hunden probiert, aber bei diesem Scheißwetter hier... Ich brauche ein Auto, das die anderen zu Schrott fährt. Du brauchst eher einen Panzer, mein Freund. Übrigens, da ist noch was. Was? Ja, bei dem Unfall. Ja, was denn? Egal. Ich fahre alleine rüber, Martin. Ich muss sowieso das mit dem Unfall regeln. Kümmer du dich um den Kram hier. Und krieg was über unseren Toten raus. Laut Kennzeichen Main-Kinzig-Kreis. Wo auch immer das ist. Nicht gerade die nächste Zulassungsstelle für einen Hiddenseher. Krieg das raus. Prost. Ich will mal so sagen, über den Jörlich weiß ich nichts. Er lebt erst seit ein paar Jahren hier. Die Martina, seine Frau, ist von hier. War vorher schon mal verheiratet. Aber dann hat sie den Jörlich kennengelernt. War nicht einfach damals für ihren Ehemaligen, will ich mal sagen. Jürgen Fröse heißt er, immer noch Fischer. Was der Jörlich gearbeitet hat, ich will mal so sagen, undurchsichtig, Kollege Plesso, undurchsichtig. Die Martina geht in der Saison kellnern. Kann sein, dass der Herr Jörlich woanders zu tun hatte. Auf der Insel jedenfalls nicht. Das wüsste ich, will ich mal sagen. Der Sohn heißt übrigens Moritz. Der ist aber ein Fröse. Ich wundere mich jedes Mal, dass hier ganz anderes Wetter ist als auf Rügen. Drüben fällt als schneegetarnter Regen. Deswegen habe ich mich ja hierher versetzen lassen. Schön, dass wir wieder mal zusammenarbeiten, wollte ich noch sagen. Prost. Ich stehe gerade vor dem größten Brackwasserbehälter der Welt. 12-mal so groß wie der Baikalsee. Allerdings ist der Baikal kein Brackwasser. Was sagt die Pathologie? Ich will nicht mit der Frau sprechen, bevor ich nicht ungefähr die Todeszeit weiß. Lass dir Zeit. Ich könnte stundenlang auf das Meer, wie sagt man, schauen. Was schätzt du, wie weit das bis zum Horizont ist? Du weißt das sowieso nicht. 1224 Mal das Quadrat deiner Augenhöhe über Normalnull. Ist gar nicht so weit. Bei 2 Meter, so wie ich jetzt stehe, sind das gerade mal 4800 und ein paar zerquetschte Meter. Der Mensch braucht den Horizont. Ohne Horizont hätte das keinen Kolumbus gegeben. Wie ein norddeutscher Schlagersänger verlautbart, hinterm Horizont geht es weiter. Oder es ist das dahinter, hinter das man kommen muss. Da-da-di-da-da-da-da-da. Bist endlich fertig? Danke. Jörlich ist seit circa 48 Stunden tot. Eher etwas mehr, also zwischen Dienstag gegen Mitternacht und Mittwoch früh um 8. Und er hatte nichts im Magen. Der Arzt meint, er wäre vor dem Frühstück von uns gegangen. Oder er hat keins eingenommen. Nicht mal Kaffee. Mittwoch früh also? Ja, ganz schön lange bis Donnerstagabend um 6. Die Todesursache? Herzversagen. Warum fährt man ihn dann im Kofferraum seines Wagens spazieren? Du, es gibt Spuren von Klebeband im Gesicht und an den Handgelenken. Der Arzt sagt, da wäre unter Umständen noch was. Die Laboruntersuchungen sind aber noch nicht zu Ende. Später mehr, ja? Da-da-di-da-da-da-da-da. Kennst du den? Sind Sie die Witwe Jörlich? Nein, wieso? Ich bin Frau Jörlich. Wetten das? Ein Unfall. Tot? Ja. Mir furchtbar leid. Wann haben Sie Ihren Mann... Ich habe ihm immer gesagt, er soll nicht fahren wie ein Henker. Wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen? Dienstagabend vorm Schlafengehen. Als ich morgens aufgewacht bin, war er weg. Ich habe ziemlich lange geschlafen. Wo wollte er denn hin? Keine Ahnung. Er hat manchmal über Land Steuererklärung gemacht für kleine Firmen, Handwerker, Ärzte, Musiker. Ich habe davon keine Ahnung. Fuhr er öfter mal weg, ohne was zu sagen? Ja. Längere Zeit? 3-4 Tage, manchmal auch länger. Das kam vor. Aber dann rief er an. Wieso fragen Sie das alles? Ihr Mann war nicht der Fahrer. Er lag im Kofferraum seines Wagens und war schon vor dem Unfall tot. Ach so? Heißt das, Franz hat einer umgebracht? Hatte er den Feinde? Wer hat ihn nicht? Zum Beispiel Jürgen Fröse? Freunde sind Franz und Jürgen nicht gerade. Wo ist Ihr Sohn? Ich hoffe doch in der Schule. Er geht aufs Gymnasium in Bergen, 12. Klasse. Fährt er jeden Tag? Das Internat kann sich keiner mehr leisten. Ich glaube, für Notfälle haben die Kids so eine Art WG. Aber meistens kommt er nachmittags zurück. Und wann kommt er? Er wohnt bei seinem Vater. Er hat sich mit Franz nicht besonders verstanden. Was war Ihr Mann für ein Mensch? Ich habe immerhin Moritz' Vater seinetwegen verlassen. Und schließlich Moritz auch noch. Da muss er doch was gehabt haben, oder? Wo waren Sie gestern gegen 6? In Bergen. In Bergen? Auf Rügen? Ja, was dabei? So spät noch. Ja, wir haben uns verspätet. Wir? Ich war mit Frauke. Frauke Gottschalk. Sie musste noch was klären für das Begräbnis morgen. Und sie wollte nicht allein hin. Es hat länger gedauert, als wir gedacht haben, also sind wir da geblieben und haben uns einen Abend gemacht, so gut das eben geht bei einem solchen Anlass. Wie sind Sie denn heute zurückgekommen? Mit der 9 Uhr Fähre. Ich meine von Bergen zur Fähre. Mit dem Bus. Sie sind an der Unfallstelle vorbeigekommen. Haben Sie denn Ihr Auto nicht erkannt? Wir haben beide geschlafen, Frauke und ich. Es ist spät geworden gestern. Deswegen hat Frauke auch ihr Auto in Bergen stehen lassen. Übrigens, wir müssten bei Gelegenheit mal über die Versicherungsfragen reden. Ich war's, der mit dem Wagen Ihres Mannes zusammengekracht ist. Ist was? Was? Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ja, wir werden das regeln. Wer wird denn morgen begraben? Holger, Fraukes Sohn. Er war nur eine Sternschnuppe. Aufgeleuchtet und puff, weg für immer. Wollen Sie auch was trinken? Danke. Entschuldigung, ich bin etwas hui. Man begräbt nicht jeden Tag einen Sohn. Ich habe nicht mal was zum Anziehen morgen. Also nichts Schwarzes. Puh. Er kann ja sowieso nichts mehr sehen. Die anderen werden schon schwarz genug anhaben. Ich sag Ihnen was. Wenn die D-Mark nicht kommt, dann gehen wir zu ihr. Mit der D-Mark ist der Teufel gekommen. Vorher waren wir dem zu popelig. Man muss diesen Herrn das Scheißgeld so lange in die Fresse stopfen, bis sie... Bis sie was? Weiß ich, was der Teufel scheißt. Vielleicht ist es auch nur Geld. Sie waren gestern in Bern? Es geht auch im Tod um First Business oder Economy Class. Wir haben Business gewählt, da kann er wenigstens die Beine ausstrecken. Seien Sie vorsichtig beim Rausgehen. Ich habe vergessen zu streuen. Ihr hat es nicht geschneit? Schnee schminkt die Hölle zum Paradies. Wegen Franz. Ja. Woher weißt du das? Moritz? Ich darf doch Moritz sagen. Von mir aus. Meine Mutter hat mich angerufen. Ich habe heute früh sein Auto gesehen. Es sah gar nicht so schlimm aus. Kann ich reinkommen? Es ist kalt. Mein Vater ist nicht da. Wo ist er denn? Auf Dorsch. Kommen Sie. Du kannst, du konntest Jürlich nicht leiden? Der Verhörte zuckt mit den Achseln und schweigt. Na, ein bisschen mehr muss der Verhörte mir schon verraten. Er ist mit meiner Mutter verheiratet und ich kann meine Mutter gut leiden. Ja, gut. Wird mir auch nichts angehen, wenn Franz Jörlich nicht so tot in seinem Kofferraum gelegen hätte. Wer auch immer das getan hat, er stand auf der richtigen Seite. Kann der achselzuckende Verhörte mir das erklären? Er trug Anzüge und lächelte. Wir nannten ihn immer Smiler Jack. Weißt du, wer es getan hat, Moritz? Wenn, dann würde ich es nicht sagen. Wie bist du in der Schule? Geht so. Hast du schon einen Studienplatz? Wozu? Und warum gehst du dann aufs Gymnasium? Ich meine, du willst ja auch nicht alle Chancen vermasseln, oder? Ich weiß gar nicht, wie man Chance buchstabiert. Was ist mit Holger Gottschalk passiert? Das wissen Sie nicht? Nein. Was ist denn los in Ihrem Verein? Weiß bei Ihnen die Linke nicht, was die Rechte tut? Ja komm, hilf mir auf die Sprünge. Nein. Machen Sie Ihre Arbeit gefälligst selbst. Sie müssen nur Ihre Augen aufmachen. Ja, weil du mir sicher nicht sagen wirst, was ich dann sehe. Also wann kommt dein Vater wieder? Keine Ahnung. Sie fischen die Nacht über, liefern morgen früh in Schaprode ab und kommen dann rüber und fummeln noch am Kutter rum. Sauber machen und sowas. Morgen Vormittag vielleicht. Oder Mittag. Wo war dein Vater gestern Abend? Es ist die beste Zeit für Dorsch. Wenn ich hier bin, schläft er oder er ist draußen. Fragen Sie Hans Bruns. Der fährt mit meinem Vater auf dem Kutter. Hans Bruns. Kleine Kriminalistenkunde. Was ist die wichtigste Frage in diesem Fall? Ich will mal so sagen. Wie kommt ein so toter Mensch in den Kofferraum seines eigenen Autos? Sehr gut und grammatikalisch richtig. Die nächste Frage? Der Tote, ich will mal sagen, kann das Auto nicht gefahren haben. Wer hat also den Unfall verursacht? Das war ich, Lübner. Das sieht dann, sag ich mal, gar nicht gut aus für Sie, Kollege Plesso. Ein normaler Unfall, naja, das kann passieren. Aber mit, ich will mal so sagen, Personenschaden. War noch was, ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern, aber das verschwimmt. Es gibt noch eine dritte wichtige Frage. Die fällt mir, ich will mal sagen, gerade nicht ein. Wer war der Tote? Aber das wissen wir doch, Herr Hauptkommissar. Franz Jörlich. Wie war er? Ich will mal so sagen, er war für die Insel immer ein bisschen zu gut angezogen. Gerd Hauptmann war Gerd Hauptmann. Aber Franz Jörlich ist, ich will mal so sagen, war nur Franz Jörlich. Ja, Franz Jörlich ist nur Franz Jörlich. Aber ich meine, was hat der den ganzen Tag getrieben? Sie haben selbst gesagt, Sie wissen nicht, was er gemacht hat. Seine Frau sagt, er war eine Art privater Steuerberater ohne Zulassung. Meine Steuererklärung macht immer der Mann meiner Schwester. Der ist studierter Hartz IV und hat, ich will mal so sagen, genug Zeit und dazu noch den Verstand, das Kleingedruckte zu lesen. Was war mit Holger Gottschalk? Ich will mal sagen, die jungen Menschen wollen doch alle fahren wie der Schuhmacher. Er hat sich um einen Baum gewickelt, zwischen Putbus und Barbe. Einfach zu schnell gefahren. Die fahren ja alle zu schnell. Zu wenig Praxis, will ich mal sagen. Wenn der Bott mal gefroren ist, halten sie sogar Rennen ab. Denn auf dem Botten gilt ja, ich will mal so sagen, keine Straßenverkehrsordnung. Und? War da nicht noch was? Das Übliche. Alkohol. Und? Die jungen Leute nehmen so ein Zeug. Das ist nicht gut mit Schnaps, will ich mal sagen. Ach so, das ist nicht gut, will ich mal sagen, oder? Und ja, woher kriegen die das Zeug? Überall her, will ich mal. Überall? Heißt das in der Kaufhalle, oder wie? Nicht direkt bei Edeka. Der Moritz und der Holger sind doch in eine Klasse gegangen. Noch jemand von hier? Rainer Bruns. Von dem Bruns, der mit Fröse auf dem Kutter fährt? Von dem. Willst du da rein? Ich rede nicht mit Sauriern, habe ich ja ein paar Mal versucht, aber die Saurier verstehen mich einfach nicht. Und umgekehrt? Mann, mir ist nicht nach Quatschen. Mir aber. Hau ab, flieg weg, lass mich in Ruhe, du Echse. Kanntest du Holger? Ja, wir kannten alle Holger. Du prähistorische Pfeife. Wer bist du überhaupt? Ich heiße Ole. Ole. Ole Bohle tanzt mit Toten eine Sohle. Aha, aha. Sehr schön. Der Pfarrer drin wird sagen, was für ein prima Kerl er war. Was war da im Spiel? Fragt der Dino, die Gymnasiastin. Er hat härtere Sachen genommen, oder? Wer bist denn du? Bulle oder was? Ja, Bulle. Verpiss dich! Ich kann dich auch mitnehmen, wenn dir das lieber wäre. Nur dann renn ich weg, du holst mich eh nicht ein. Seit wann interessiert ihr euch eigentlich für Holger? Ich interessiere mich. Aha. Du bist also wirklich Bulle, ja? Willst du meinen Ausweis sehen? Na los, her damit, komm. Alter, ach du Scheiße. Was ist? Na, so ein Ding kann ich schon in der 5. Klasse nachmachen. Naja, man sagt ja auch mehr als 5 Klassen. Hat ein Bulle nicht. Und, stimmt's? Gibt Ausnahmen. Sie wollen es also wirklich wissen. Also ich meine, tun Sie dann auch was? Was meinst du mit tun? Wie heißt du überhaupt? Ich heiße Susanne. Suse geht auch. Also Suse. Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh? Ist aber das Gleiche wie Susanne. Ich will, dass ihr das Schwein findet. Welches Schwein? Na, das ihn umgebracht hat. Ist das so schwer zu verstehen? Er hat einen Autounfall. Alkohol, Stoff, das war's. Mann, ihr seid alle so schwer von Begriff. Berufskrankheit oder 5. Klasse. Erklär's mir. Mein Gott. Der brave Junge von der unschuldigen Insel. Bla, bla, bla. Hm? Von wem kriegt ihr euer Zeug? Ich hab's nie kaufen müssen. Irgendjemand hat immer was dabei. Bist du von hier? Nee, von Rügen. Das ist nur eine Frage. Kennst du Franz Jörlich? Der ist auch tot. Habe ich gehört. Ich glaube nicht, dass ich ihn kannte. Das heißt, ich glaube nicht. Erzähl mir was über ihn. Ich kenne ihn gar nicht. Ich glaube nicht heißt, dass man vorsichtig sein muss mit dem, was man Bullen erzählt. Ein Strick ist schnell gedreht. Ich bin weder Seiler noch Henker. Seiler? Was ist ein Seiler? Ein Seiler dreht die Stricke, mit denen der Henker hängt. Mensch, da kannst du ja Lehrer bei uns werden. Bist eingestellt. Da bin ich aber froh. Franz Jörlich. Na gut, wenn ich deswegen nicht verhaftet werde, würde ich sagen, Knete, Kohle, Kies. Aber ohne sich was anmerken zu lassen. Bis auf das Grinsen. Man nennt ihn den Smiler, aber ich würde sagen, er ist der Grinser. Deins oder meins? Was? Nö. Deins. Meins spielt Help. Help? Help, Beatles. Ist doch deine Altersklasse. Oder nicht Opa? Richtig, aber noch heiße ich Ole und nicht Opa. Mhm. Klesso. Der Jörlich hat sich mittels einer deutlich zu großen Dosis Kokain den Laufpass gegeben. Es muss eine ganze Weile gedauert haben von der Einnahme bis zu seinem Herzton. Aber er war nicht süchtig. Auf so eine Leber würde sich jedes Trinkerherz freuen. Kokainspuren fanden sich allerdings auch in einer Tasche seines Jacketts. Mit dem Auto sind sie noch nicht fertig. Ich habe ihnen gesagt, die sollen auch danach Koks suchen. Franz Jörlich war übrigens arbeitslos. Meldete sich aber 3 bis 4 Mal im Jahr beim Arbeitsamt ab und versteuerte sich korrekt selber. Also eigene Einkünfte aus Honorartätigkeit, nicht näher benannt, keine gewaltigen Summen, immer ein knappes Monatsgehalt. Er hatte 2 Konten. Eins war eine Art Sparkonto, nichts Aufregendes, das andere für sein Arbeitslosengeld und seine Einkünfte. Die Frau wird recht haben mit seiner Nebentätigkeit. Bloß eins ist merkwürdig. Den Kaufpreis für das House of Hiddensee hat jemand in mehreren Tranchen war bei ihm eingezahlt und er hat es dann auf das Konto des Verkäufers überwiesen. So, warte noch was. Der Mann hatte vor seinem Tod einen mächtigen Adrenalinausstoß. Würde das der Arzt mal erklären? Ich hab's nicht verstanden. Steht neben mir. Nicht nötig. Kümmer du dich mal um die Akte Holger Gottschalk. Die muss beim Verkehrsdezernat liegen. Es fängt an zu passen. Was fängt an zu passen? Wer hat dir das Zeug gegeben? Ich sag das nicht. Sie kriegen die am Arsch und was mache ich dann? Ja, aber Holger war dein Freund. Holger ist tot! Willst du nicht, dass wir den kriegen, der an Holgers Tod schuld ist? Ihr schnappt euch immer nur die Kleinen. Es sind immer nur die Arschlöcher, die bluten müssen. Sie sind ja auch nicht wegen Holger hier. Nee, als es passiert war, ist keiner gekommen und hat Fragen gestellt. Er war nur ein besoffener 18-Jähriger, der gegen einen Baum gekracht ist. Und wie er zu seinem Auto gekommen ist, das hat keinen von euch interessiert. Willst du nicht reingehen? Ich kann jetzt nicht. Auch nicht, wenn ich mitkomme? Was wollen Sie denn da drin? Sie kannten Holger überhaupt nicht. Sie haben da drin nichts zu suchen. War Moritz auch einer, von dem du Zeug bekommen hast? Was? Wieso Moritz? Er ist der Einzige, den ich bisher kenne, abgesehen von dir. Wieso Moritz? Ja, es war nur eine Frage. Ich habe schon begriffen, dass ich keine Antwort kriege. kommt! Er kommt! Der Bulle! So, ich bin gleich fertig! Sie, Jürgen Fröse? Wenn ich nicht gerade meine schizophrene Phase habe, ja. Und das ist Hans Bruns. Ja, was wollen Sie? Sie wissen, wer ich bin. Kunststück. Was wollen Sie? Ich will wissen, was Sie zwischen Mittwoch früh und Donnerstagabend gemacht haben. Sie können ja ins Logbuch gucken. Kommen Sie rauf. Dienstag waren wir um 3 Uhr nachmittags hier im Hafen. Mittwoch sind wir gegen 12 rausgefahren. Genau um 12.13 Uhr nach der Schiffsuhr. Dorsch vor Arkona. Wir müssen uns ranhalten mit dem Dorsch. Ab 1. März ist Schonzeit. Gegen 3 Uhr früh am Donnerstag hatten wir Probleme mit der Elektrik. Eingetragen um 3.11 Uhr. Wir sind dann nach Schabrode. Da haben wir gegen 4:30 festgemacht, abgeladen und auf die Sassnitzer gewartet, an die wir den Fisch verkaufen. Das war gegen 9:30 Uhr. Danach sind wir beide, Hans Bruns und ich, nach Stralsund gefahren und haben Teile für die Elektrik geholt. Das hat gedauert, keine Ahnung wie lange. Wir haben auf der Rückfahrt noch jeder was eingekauft für zu Hause, ungefähr bis Geschäftsschluss. Da waren wir in Bergen noch was essen und sind danach zurück nach Schabrode. Naja, dann haben wir an Bord ein bisschen zu viel Bier und Korn getrunken. Am Freitag haben wir um 10.02 Uhr in Schabrode abgelegt und um 10.43 Uhr hier festgemacht. Sie waren also von Donnerstag 4:30 früh bis Freitag um 10 drüben auf Land. Ja, und? Ja, was haben Sie am Mittwoch vorm Auslaufen gemacht? Auf dem Kutter ist immer was zu tun. Ja, ich meine vorher, so von Mitternacht an. Ja, irgendwann muss der Mensch ja auch mal schlafen, ne? Ja, natürlich haben Sie keine Zeugen. Oder Moritz vielleicht? Nee, der war schon weg, als er aufgestanden bin. Ja, natürlich. Herr Bruns? Was? Ist Ihr Sohn zu Hause? Ich verstehe kein Wort! Ja, dann legen Sie mal den Schlauch weg. Ist Ihr Sohn zu Hause? Oh, da müssen Sie meine Frau fragen. Rainer, nicht wahr? Ah, Sie sind der Bulle. Kann man so sagen, aber mehr der Ole. Ich weiß nichts. Das weißt du nicht. Na, was Sie wissen wollen, weiß ich nicht. Ja, woher willst du denn wissen, was ich wissen will? Na, reden doch alle davon. Wer redet davon? Ja, alle eben. Es geht um Holger. Du warst doch auch in der Kirche. Wir sind in eine Klasse gegangen, da kann keiner was für. Lassen Sie den Jungen zufrieden. Der Junge geht in die 12. Klasse, Frau Bruns. Das ist ein Mann. Ist er nicht? Das sehen Sie doch. Komm rein, Rainer. Wenn der was von dir will, muss er schon ein Papier mitbringen. Ich werde ein Papier mitbringen, Frau Bruns. Ich wollte Sie Ihrem Sohn nur ersparen. Sparen Sie sich lieber Ihr Gequatsche. Akte Holger Gottschalk, ich zitiere. Unfallzeit 3 Uhr früh. Er hatte 2,5 Promille und so einen Scheißdreck, eine Aufputschdroge. Bisschen viel davon. Von stärkerem Zeug stand nur drin, dass man es nicht nachweisen konnte. Man hat die Mutter gefragt, woher er das Auto hat. Sie wusste nicht mal, dass er eins hat. Ansonsten ist nichts passiert. Eingestuft als jugendlicher Verkehrstoter, wie es leider zu viele gibt. Keine Ermittlung, weil kein Fremdverschulden, kein Abschiedsbrief oder sowas. Fragen Sie mich nach den Sternen. Frau Gottschalk, Ihr Sohn, ein 18-jähriger Gymnasiast, fährt sich tot. Er hat was getrunken. Das mag noch normal sein, wenn man den Zynismus besitzt, dass der Tod von einem 18-Jährigen normal ist. Er hat eine Partydroge drin, was wir anscheinend auch nicht mehr für unnormal halten. Aber er hat auch ein eigenes Auto selbst gekauft. Da muss einem doch eine Alarmlampe aufgehen. Ich stehe nicht gern im Wind. Jörlich hat keinen Schlag auf den Kopf gekriegt. Er war vollgepumpt mit Kokain. Wenn das so ist, hat Franz gekriegt, was er verdient hat. Was wollen Sie mir damit sagen? Wollen Sie mir sagen, Franz Jörlich hat mit Kokain gehandelt? Oder es selbst genommen? Ach, gar nichts hat er selbst genommen. Der ist mit dem Zeug vergiftet worden. Wenn es einen gibt, den man nicht vergiften kann, dann ist es Jörlich. Mir ist kalt. Ja, mir auch. Wer war der Mann Ihrer Freunde? Hatten Sie ein Verhältnis mit ihm? Man hat ihm den Mund zugeklebt und ihm eine Überdosis Kokain verpasst. Warum hat man ihm nicht einfach den Kopf eingeschlagen? Oder ihn ertränkt und dann einfach in den Bodden treiben lassen? Warum hat man ihn nicht einfach irgendwo in der Heide verbuddelt? Warum hat man ihn in einen Kofferraum gesteckt? Wohin sollte er gebracht werden? Gute Frage. Danke. Er hat keine Fähre und kein Wassertaxi genommen. Jedenfalls kann sich niemand dran erinnern. Vielleicht ist er geschwommen? Mein Humor hält sich in Grenzen. Ach ja. Jörlichs Passat ist am Donnerstag gesehen worden. Er stand ein paar Stunden auf dem Parkplatz vor der Wittower Fähre, nicht weit weg vom Unfallort. Ja, brauchen Sie gar nicht so blöd zu gucken. Ich habe ein mobiles Telefon und drüben an Land sind die Kollegen auch nicht untätig. Wollen Sie mir nicht vielleicht was sagen, wozu ich noch keine Frage weiß? Ich friere. So sagen, alle da sind. Das glaube ich nicht, Hübner. Viel eher nehme ich an, dass Sie hier was lernen können, was Ihnen in Ihrer beruflichen Laufbahn noch zustatten kommen wird. Wenn Sie das sagen, wird es, ich will mal so sagen, schon stimmen. Das wollte ich sagen. Tut mir leid, Susi, Jungs, ja, tut mir leid, dass das hier ein bisschen kalt ist, aber vielleicht hilft das ja auch, wenn wir ein bisschen frieren. Auf jeden Fall bin ich dem Herrn Pfarrer dankbar, dass er uns diesen geweihten Ort zur Verfügung gestellt hat. Schließlich zwingt dieser Raum zu Ehrlichkeit. Ihr müsst nichts sagen, was euch belasten könnte, will ich mal sagen, zu euren Ungunsten ausgelegt werden könnte. Ihr könnt auch einen Rechtsanwalt... Am Sonnabend ist Holger begraben worden. Aber Holgers Tod war ja nicht der Anfang. Ich gehe davon aus, dass ihr mehr wisst als ich. Ja, sogar mehr als Hübner, der mehr weiß als ich, auch wenn er das vielleicht noch gar nicht weiß, während ihr wisst, dass ihr mehr wisst. Also. Ja, in der Kirche hat man alle Zeit der Welt, solange einem nicht der Hintern wegfriert. Das sind Minderjährige, Kollege Plesso. Das will ich doch mal sagen. Und ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss. Alle Anwesenden sind nach deutschem Recht Erwachsene. Sogar Sie, Hübner. Diese Bemerkung, Herr Plesso, hätten Sie sich, ich will mal so sagen, sparen können. Ihr seid da in was reingerasselt. Aber wenn ihr begreift, was Erwachsensein heißt, dann müsst ihr euch bekennen. Ja, Mitschuld ist auch Schuld. Das hat doch keinen Zweck mehr. Halt dein Maul, Pickel. Der kann uns gar nichts. Holger ist tot. Deswegen wird er jetzt erst recht nicht angepisst. Also mit ihm fing's an. Mit ihm und seinem Vater. Hältst du jetzt endlich deine Fresse? Du hast mir gar nichts zu sagen, Moritz. Pass auf, was du sagst, Pickel. Ich will gar nichts sagen. Ihr beiden wisst viel mehr. Sag's ihm, Suse. Ich werd mich hüten. Wenn ihr was zur, ich sag mal so, Wahrheitsfindung beitragen könnt, dann... Dann was, Manne? Dann sollte Rainer sagen, was er sagen will. Seit wann interessierst du dich für das, was hier abgeht? Ich will ja nur sagen... Halt deine Fresse. Das ist... Weißt du, wie viel ich ausgegeben habe für den Scheiß? Da wirst du locker, ey. Du vergisst deine Scheißkomplexe, du... Du Memme, hat er gesagt. Und ich habe ihm das Zeug abgekauft. Weil ich eine Memme bin. Ihr seid auch nichts anderes als Memme. Ihr habt's ihm auch abgekauft. Begreifst du, Idiot, überhaupt, wer uns gerade zuhört? Wir hatten uns geschworen, das ist mir egal. Mir ist alles egal. Holger ist tot. Ihr habt die große Fresse. Wir hätten alle was tun können, bevor der... Noch ein Wort und ich bringe dich um. Ja, dann tu's doch. Ist mir auch egal. Du Schwein, du ekelhaft. Fick ihn. Moment mal. Lassen Sie, Hübner, lassen Sie sie. Ich, picklige Sau, lebe immerhin noch. Ich schlag dich tot, dann lebst du nicht mehr. Lass ihn. Rainer hat die Hosen doch flüssig voll. Ja, da hast du recht. Man holt sich ja Lepra an so einem. Ich sag es. Du? Lass mich. Bitte, wir hören. Als wir in der 11. die ersten schweren Klausuren hatten, haben wir davon gehört, dass es so etwas gibt, das die Leistungsfähigkeit, die Konzentration steigert. Die aus der 12. haben uns den Tipp gegeben. Das Zeug wird auf dem Schulhof verkauft. Das war keine Hürde. War klasse, man hatte das Gefühl, als könne man 24 Stunden am Tag büffeln oder Klausuren schreiben. Irgendwann kam Holger, der brauchte das Zeug ja auch und sagte, er könne es uns billiger besorgen. Das war alles. Wir haben das noch ein paar Mal genommen, auch auf Feten und so. Na und? Ist ja sonst nicht viel los hier. Wenn er es billiger gekriegt hat, dann muss er ja einen Draht gehabt haben, oder? Darüber haben wir uns keinen Kopf gemacht. Sprichst du von dir immer in der Mehrzahl? Das ekelt mich alles an. Er hat auch dieses Muskelmännerzeug verkauft. Tut doch nicht so. Willst du jetzt ein Tier aus ihm machen? Das Auto war ihm wichtiger als du, Suse. Da ist doch nichts dabei. Was ist daran Tier? Ich war doch für euch das Tier. Der Pickel, der nicht mitgenommen wurde, wenn es über Land zur Disco ging. Mit dem man sich schämte. Nur wenn es um den Scheißstoff ging, dann war ich gut genug. Ihr wisst es wie ich, dieser ganze Party-Scheiß war nur zum Anfüttern. Das große Geld sollte danach kommen. Mit Koks. Sag nicht, Suse. Glaubt ihr etwa, das hier ist die AG Spiel und Spaß mit zwei Bullen als Zuschauern? Das Auto war ihm wichtiger, kann sein, ja, kann sein. Aber er wollte nicht weitermachen, nicht mit Koks. Er hat mir doch das Zeug gezeigt. Als er mir gesagt hat, was das wert ist, ist mir schwindelig geworden. Ich habe ihn gefragt, wer das Zeug kauft. Ich kenne keinen. Nichts wäre leichter, als das Zeug abzusetzen, hat er gesagt. Und ich habe es mit der Angst gekriegt. Aber er auch. Er hat begriffen, dass diese Nummer einen Tick zu groß war für ihn. Er ist richtig durchgedreht in den letzten Wochen. Wie sollte er denn zur Polizei gehen? Er steckte ja selbst viel zu tief drin. Wie tief, das wusste wohl nur er. Nein, es war nicht das Auto, das ihm wichtiger war. Es war die Angst. Von wem hat er das Zeug bekommen? Ja, ich muss Mathe büffeln. Ich weiß nicht, wo Holger das Zeug her hatte. Außerdem... Außerdem was? Nichts. Ich würde an deiner Stelle nicht gehen, Moritz. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ich möchte auch gehen. Wer nichts zu sagen hat, ist herzlich verabschiedet. Machen Sie jetzt Witze? Hau schon ab, Rainer! Und du? Ich nehme das letzte Schiff, wenn ich auf freiem Fuß bleibe. Keine blöden Sprüche, Suse. Du hast ja nie was gekauft. Du hattest gar nicht das Geld. Ich hab's geklaut. Einmal, zweimal. Aber er ist immer wiedergekommen. Ja, Klesso? Sind Sie sicher? Ganz sicher. Fängt es wieder an zu passen? Das kann man wohl sagen. Ich weiß, dass ihr euch untereinander schützen wollt. Ich verstehe das. Aber ich möchte nicht, dass ihr euch ein Leben lang Vorwürfe machen müsst, wenn deswegen noch was Schlimmeres passiert. Wer ist überhaupt Holgers Vater? Ich meine, hier auf der Insel ist auch jeder ein offenes Buch. In so einem Fall sollte man da nicht vielleicht zuerst die Mutter befragen? Sie wird schon ihre Gründe gehabt haben, wenn sie ihn nicht angegeben hat. Kluges Kind. Versucht mal, ohne eure Klausurdrohung rauszukriegen, wie das mit euch weitergehen soll. Auch was zu trinken? Warum eigentlich nicht? Danke. Die haben da in Greifswald einen Studenten in der Gerichtsmedizin, der anscheinend nicht ausgelastet ist, aber über ungeheure kriminelle Energie verfügt. Ja, der hat einfach mal die DNA der letzten Fälle angesehen. Da hat er festgestellt, dass sie Vater und Sohn waren. Franz Jörlich und Holger, ihr Sohn. Ja, und? Und ich sag Ihnen noch was. Ja, was mir erst nicht einfallen wollte, was ich noch kurz vor dem Unfall gesehen habe. Hinter dem Passat, da waren noch die Lichter von einem anderen Auto. Ein Auto, was man braucht, um zurück zum Kutter zu fahren. Ja, und warum sagen Sie mir das? weil ich Ihnen Zeit geben möchte, sich zu beraten. Ich verstehe nicht. Ja, tun Sie es einfach. Ich mache hier was, was ich eigentlich nicht tun dürfte. Aber, Frau Gottschalk, es gibt Fälle mit mehreren Verdächtigen, die sich alle selbst beschuldigen, um den anderen zu schützen. Ja, das sind sehr komplizierte Fälle für unser einer und fürs Gericht erst. Ja, ich höre schon den Vorsitzenden Richter. Ja, Herr Plesso, da haben Sie wohl Ihre Hausaufgaben nicht gemacht, wa? Im Moment tut das Wasser vor mir so, als sei es ein Meer. Grau und schäumig, falls dir das was sagt. Aber ist egal. Hier ist der Frieden. Und Tote. Und Mörder. Apropos, mir wäre es ganz lieb, wenn wir die Sache flach halten. Ich weiß, was du gesehen hast, bevor es geknallt hat. Und was? Zweites Auto. Das brauchten sie für die Rückfahrt zum Kutter. Wir haben das zusammengetan. Zu dritt, zu viert oder zu fünf. Egal, die werden uns das sagen. War mir von Anfang an klar, dass das mehrere waren. Wie sonst kann man einen kräftigen Mann fesseln und knebeln und ihn zwingen, sich das Koks reinzuziehen? Ja, und warum haben die ihn nicht einfach ins Meer geschmissen? Woher soll ich das wissen? Die hatten mit der Leiche irgendwas vor. Ja, was? Keine Ahnung. Ich nehme an, sie wollten zuerst die Kinder schützen. Ich nehme an, dass Frau Gottschalk erst nach Holgers Tod damit rausgerückt ist, dass Franz Jörlich der Vater war. Das muss die ganzen Jahre ausgestanden haben, die er mit Martina verheiratet war. Wie halten wir die Sache jetzt klein? Lass sie sich erst mal beraten. Die wissen, dass das vorbei ist. Vielleicht haben sie es von Anfang an gewusst. Zumindest, als ich ihnen da mit meinem Kleinwagen in die Quere gekommen bin. Ich sag mal so. Mensch, jetzt rede ich schon wie Hühner. Also, angenommen, sie nehmen sich einen guten Anwalt. Komm, red nicht weiter, ich hab begriffen. Ich gehe jetzt mal ganz nah ans Wasser, damit du auch was von dem Klang hast. Ich muss was trinken. Hör auf damit, Frauke. Die werden gleich kommen. Ich werde noch genug Zeit zum Ausnüchtern haben. Gib ihr was, Martina. Ist sowieso alles vorbei. Will noch jemand was? Ich könnte auch einen gebrauchen. Du gehst lieber nach Hause. Nein, außerdem ist das jetzt mein Zuhause. Ich werde ein paar Jahre lang meine Eltern nicht zu Gesicht bekommen. Vielleicht wird's nicht so schlimm, weil wir das alle waren. Quatsch. Erstens zählt das nicht und zweitens war ich es alleine. Das glaubt dir doch kein Mensch. Nein, andersrum. Moritz und Rainer brauchen euch. Und ich brauche sowieso eine Entziehungskur. Wir drehen das so, dass ihr mir nur geholfen habt, ihn wegzubringen. Franz ist zu mir gekommen wegen Holger, um sich zu entschuldigen oder was, um zu betteln, dass wir ihn nicht verpfeifen, was auch immer. Und wir haben was getrunken und ist eingeschlafen und ich habe ihn gefesselt und ihm das Zeug gegeben. Und Jürgen hat mir geholfen, ihn rüberzubringen aufs Land. Wir werden uns die Buden auf den Kopf stellen. Die werden hier bei Martina was finden. Irgendwas finden die immer. Martina wäscht doch schon wie eine Weltmeisterin. Ich habe noch was von dem Koks von Holger. Für alle Fälle. Verstreue ich was in meinem Bett. Hast du was davon genommen, Frauke? Nein, noch reicht mir der Schnaps. Aber man kann ja nie wissen. Wer konnte das auch ahnen, dass er so schnell den Besteckkasten abgibt? Mach den Mann nicht in die Hosen, Hans. Wir haben alle damit gerechnet, dass es passieren kann und ich habe nichts zu bedauern. Ich habe es gewollt. Wir müssen einfach Martina so gut es geht da raushalten. Und wie erklären wir den Bullen, dass wir hier alle zusammen sind? Gute Frage. Mach dich mal vom Hof, Hans. Du hast nicht gewusst, was wir an Bord hatten. Für uns vier finde ich schon eine Erklärung. Ja, wenn euch das hilft. Da will ich mal nicht groß Zeit verplempern. Oh. Hoppla. So eilig, Herr Bruns. Schade, ich hätte gerne noch ein bisschen gelauscht. Andererseits ist hier draußen arschkalt. Kommen Sie wieder mit rein, Herr Bruns. Sie werden noch gebraucht. Leben mehr, nachdem er wieder hier aufgetaucht ist. So als ob nie etwas gewesen wäre. Kauft sich ein Haus und heiratet Martina, die keine Ahnung hatte. Und ich konnte nichts sagen. Da habe ich angefangen zu trinken. Erst nur zum Einschlafen und dann immer mehr. Und immer allein und immer zu Hause. Natürlich hat Holger die Sauferei mitgekriegt und hat mich dafür verachtet. Und ich konnte ihm nichts sagen. Ich wollte ihm auch nichts sagen. Ja, warum nicht? Ich meine, warum haben Sie Franz Jörlich nie als Vater angegeben? Es war im Sommer. Ich war zum Tanz. Da hat er mich aufgefordert. Und mir an die Brust gefasst. Da war ich so erschreckt, dass ich ihn meine runtergehauen habe. Und dann bin ich gegangen. Nein, ich bin weggelaufen. Nach Hause am Strand lang. Und ich hatte mich gerade wieder beruhigt. Da stand er vor mir und hat mich geschlagen und gewürgt und dann hat er mich vergewaltigt. Gib mir noch was zu trinken, ja. Kurz zu seinem Tod kam Holger und fragte nach seinem Vater. Der hat natürlich schon vorher gefragt, aber ich hatte mir immer so eine Geschichte zurechtgelegt von einem Mann, der abgehauen ist und dann nach Australien. Aber diesmal wusste ich, dass etwas passiert war. Ich habe es erst später erfahren. Jörlich hatte Holger das Auto gekauft oder ihm das Geld gegeben und er hatte ihm wohl gesagt, dass er sein Vater ist. Und ich habe Holger dann von der Vergewaltigung erzählt. Und danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und dann kam Hübner und sagte, dass Holger sich totgefahren hat. Und ich fand das Kokain in seinem Zimmer, versteckt in seinem Kinderkoffer. Der weißeste Schnee der Welt. Sie ist zu mir gekommen und hat mir alles erzählt. Alles. Ich habe nicht gewusst, was ich machen sollte. Ich wusste gar nichts. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, mich umzubringen. Ihn wollte ich umbringen. Auf die grausamste Art und Weise. Der Mann, den ich geliebt hatte. Dessentwegen ich mich habe scheiden lassen und mir die Verachtung meines Sohnes eingehandelt habe, war ein Vieh und ein Verbrecher. Ja, Martina stand plötzlich in der Küche. Seit sie zu Jörlich gezogen war, hat sie das Haus nicht mehr betreten. Wir sind uns aus dem Weg gegangen, so gut es geht, auf einer Insel. Ich hatte mich immer noch nicht mit der Trennung abgefunden. Und obwohl der Moritz bei mir gewohnt hat, habe ich doch gemerkt, dass der Junge litt. Ich war wirklich nicht gut, auf Martina zu sprechen. Sie haben mich nach Holger gefragt. Du musst nichts sagen, Moritz. Lass mich. Am Abend seines Unfalls, Holger hatte immer ein Batzen Bargeld in der Tasche, ist er mit mir und in eine Art Nachtbar gefahren. Er wollte sich die Kante geben. Er brauchte jemanden, der ihm zuhört. Er hat mir alles erzählt, dass er das Zeug von seinem plötzlich aufgetauchten Vater kriegt und was da noch alles zu holen ist. Dass man das ganze Rügengeschäft übernehmen kann und so ein Scheiß. Dass Jörlich sein Vater ist, hat er mir nicht erzählt. Ich wollte das alles nicht hören. Mir war kotzübel. Holger hat mich dann nach Hause gefahren. Nach Hause? Wir haben mit Suse eine Art WG in einer billigen Wohnung, nur das Nötigste. Ich hätte ihn zwingen müssen, mit reinzukommen, aber ich war zu sehr mit mir beschäftigt. Ja, und wer war da noch dabei? Suse? Nein. Na komm, sag schon. Rainer. Holger wollte es so. Suse war gar nicht da, sie war zu Hause bei ihren Eltern geblieben. Moritz hat uns das alles erzählt. Und dann haben Sie beschlossen, ihn umzubringen? Nein. Wir wollten ihn mit dem Zeug vollpumpen und ihn dann auf den Schulhof des Gymnasiums bringen. Da sollte er gefunden werden. Ja, und dann war er schon tot, als wir ihn auf den Kutter gebracht haben. Warum haben Sie nicht einfach da draußen vor Arkona ins Meer geschmissen? Ich meine, wir hätten ja viel mehr Mühe gehabt. Wer ist denn schon schlau in so einer Situation? Wir haben uns nochmal beraten und beschlossen, dass er trotzdem auf dem Schulhof gefunden werden sollte. Ein Kokshändler auf seinem Kohlenhof. Irgendwann wären dann auch die Bullen mal wach geworden. Die Folgen waren mir egal. Ich war froh, dass er tot war. In Schaprode hat noch alles geschlafen. Wir haben ihn in sein Auto gepackt und auf den Parkplatz an der Wittower Fähre gefahren. Da stehen öfter mal Autos rum, ohne dass das auffällt. Wir sind nach dem Fischausliefern nach Stralsund gefahren und waren am frühen Abend zurück an seinem Auto. Und dann der blöde Unfall. Also, ich fühle mich jetzt besser. Im Knast werde ich erstmal ausschlafen. Niemand, der auf mich wartet und niemand, auf den ich warten muss. Das erste Mal frei. Sei ruhig, Frauke. Es ist vorbei. Es wird alles gut. Warum haben wir Holger nicht einfach mit reingeschleppt? Ihn notfalls eins über die rüber gezogen und ihn ins Bett gepackt. Warum? Das war's dann, oder? Ja, noch nicht ganz. Entschuldigung, wer von Ihnen beiden ist denn Jörlichs Passat gefahren? Ich. Hans ist mit seinem Auto hinterhergefahren. Ich hätte da noch eine Bitte. Die Sache mit dem Unfall, ja, ist mir peinlich. Ich weiß, dass ich gefahren bin wie so ein Anfänger. Aber können wir das nicht so hinkriegen, dass wir gleichermaßen, also ich meine, dass ich nicht allein, wissen Sie, ist wegen der Versicherung. Ich meine, vielleicht kann man da ja was drehen. Es war ja schließlich Schneeregen. Schneeregen. Kriminalhörspiel von Werner Buss. Es sprachen Kai Mertens, Michael Klobe, Stefan Kaminski, Jördis Triebel, Barbara Philipp, Maria Kwiatkowski, Erik Bauer, David Striesow, Marian Funk, Vera Kreier und Michael Schumacher. Musik: Frank Mehrfort. Ton: Martin Eichberg. Technik: Eugenie Kleesattel. Regieassistenz: Cordula Dickmeis. Regie: Wolfgang Rindfleisch.